Lucky Shelly, die Deutsch Rap, BA, die Maschine flog. Moe Rosé zum Rotbarschfilet. Viva la Schnee auf der Yacht in Saint-Tropez. Volles Portemonnaie, Karre Sportcoupé. Straßen AD, Hollywood Olé, yeah. Wunderflow, deine Freundin hört mich 100 pro. Denn meine Texte sind durchdacht wie ein Bungalow. Warum mein Style Eva und Karl Lagerfeld? Denn ich trag die neueste Mode von Karl Lagerfeld. Ich will fett auf eine Weltreise. Ich will etliche Nobelpreise. Will auf Toilette gehen und Geld scheißen. Bitches bis nach Porto, die strippen und sofort. Fortblown will ich allesamt durchficken wie im Porno. Ich will chillen, Alter, komm schon. Ich will ne Villa in Toronto und ne Mille auf dem Konto. Entweder Nada oder Outfit von Prada. Rap Rebel ist und Black Deutsch Rap sein Vater. 4-5 Gangland, wir lieben den Asphalt. Wir sind GPRS, Satelliten überall. Für Patronen, die dich treffen, wenn wir schießen ohne Schall. Und ich ficke deutschen Rap mit Gewalt. Ey, diese Flows, die ich splitte. Mutterficker, ich schieße.